bin Girl 12, Junge, ich fick die Welt. Bruder, was geht ab? Deine Fresse wird eng gestellt. Du bist aus Brooklyn, ich bin aus Altendorf. Bruder, glaub mir, die Gewalt kommt von dort. In der Nacht, Monsterzeit, kämpfst du auch. Bist du bereit? Alle Armeen werden zusammengezogen, aufgebellt, um die Königin zu entthronen. Dunkle Herrscher, die nicht aufgaben, sie danach freveln, dich zu veredeln. Und die Kreaturen kriechen auf den Fluren, dunkle Gestalten, Arme veralten. In das rote Feuer springen die Ungeheuer, sie wollen nur Liebe, wie so viele. In das rote Feuer springen die Ungeheuer, sie wollen nur Liebe und sind deshalb Liebe. Das ist alles Gott, gestraft mit dem Fagott. Siehst du, sie brennen, Verräter wegrennen. Diese Nacht, der Untergang, die Engel ein böses Unterfangen. Schlag gegen die Drachen, die Feuer entfachen. Production.